Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes. Mit Erläuterungen versehen von Diplom-Ingenieur Gottfried Feder. 1919, Verlag Josef C. Huber, Diesen vor München. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes. Der Mammonismus ist die schwere, alles erfassende und überwuchernde Krankheit, an der unsere heutige Kulturwelt, ja die ganze Menschheit, leidet. Er ist wie eine verheerende Seuche, wie ein fressendes Gift, das die Völker der Welt ergriffen hat. Unter Mammonismus ist zu verstehen, zum einen die internationalen übergewaltigen Geldmächte, die über allem Selbstbestimmungsrecht der Völker thronende überstaatliche Finanzgewalt, das internationale Großkapital, die einzig goldene Internationale. Zum anderen eine Geistesverfassung, die sich weitester Volkskreise bemächtigt hat, die unersättliche Erwerbsgier, die rein aufs Diesseitige gerichtete Lebensauffassung, die zu einem erschreckenden Sinken aller sittlichen Begriffe schon geführt hat und weiterführen muss. Verkörpert und auf die Spitze getrieben ist diese Geistesverfassung in der internationalen Plutokratie. Die Hauptkraftquelle des Mammonismus ist der mühelose und endlose Güterzufluss, der durch den Zins geschaffen wird. Aus dem durch und durch unsittlichen Leitzinsgedanken ist die goldene Internationale geboren. Die aus der Gier nach Zins und Wucher jeder Art erwachsene geistige und sittliche Verfassung hat zu der erschreckenden Versumpfung eines Teils der Bourgeois geführt. Der Leitzinsgedanke ist die teuflische Erfindung des Großkapitals. Sie ermöglicht allein das träge Drohnenleben einer Minderzahl von Geldmächtigen auf Kosten der schaffenden Völker und ihrer Arbeitskraft. Sie hat zu dem tiefen, unüberbrückbaren Gegensätzen, zum Klassenhass geführt, aus dem Bürgerkrieg und Bruderkrieg geboren ist. Ein einziges Heilmittel, das Radikalheilmittel zur Gesundung der leidenden Menschheit, ist die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes. Die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes bedeutet die einzig mögliche und endgültige Befreiung der schaffenden Arbeit von den geheimen, übergewaltigen Geldmächten. Die Brechung der Zinsknechtschaft bedeutet die Wiederherstellung der freien Persönlichkeit, die Erlösung des Menschen aus der Versklavung, aus dem Zauberbanne, in die seine Seele vom Mammonismus verstrickt wurde. Wer den Kapitalismus bekämpfen will, muss die Zinsknechtschaft brechen. Wo muss die Brechung der Zinsknechtschaft einsetzen? Beim Leihkapital. Warum? Weil das Leihkapital gegenüber allem industriellen Großkapital so übermächtig ist, dass die großen Geldmächte wirksam nur durch die Brechung der Zinsknechtschaft des Leihkapitals bekämpft werden können. 20:1 ist das Verhältnis des Leihkapitals zum industriellen Großkapital. Über 12 Milliarden Zinsen für das Leihkapital muss das deutsche Volk alljährlich in Gestalt von direkten und indirekten Steuern, von Mietzins und Lebensverteuerung aufbringen, während sogar in den Hochkonjunkturjahren des Krieges die Gesamtsumme aller von den deutschen Aktiengesellschaften ausgeschütteten Dividenden nur 1 Milliarde betrug. Alle menschlichen Berechnungsmöglichkeiten übersteigend ist das lawinenartige Wachstum des Leihkapitals durch ewigen, endlosen und mühelosen Güterzufluss aus Zins und Zinseszins. Welchen Segen nun bringt die Brechung der Zinsknechtschaft für das arbeitende Volk Deutschlands, für die Proletarier aller Länder der Erde? Die Brechung der Zinsknechtschaft gibt uns die Möglichkeit, die Aufhebung aller direkten und indirekten Steuern zu betreiben. Hört es, ihr werteschaffenden Menschen aller Länder, aller Staaten und Kontinente, alle aus direkten und indirekten Quellen fließenden Staatseinnahmen fließen restlos in die Taschen des Großleihkapitals. Die Erträgnisse der werbenden Staatsbetriebe, als da sind Post, Telegraph, Telefon, Eisenbahn, Bergwerke, Forsten usw., so reichen vollkommen aus, um alle notwendigen Staatsaufgaben für Erziehung, Bildung, Rechtspflege, Verwaltung, soziale Fürsorge daraus bestreiten zu können. Also aller wahrer Sozialismus wird so lange keinen Segen der Menschheit bringen, als die Erträgnisse aus den gemeinwirtschaftlichen Betrieben gegenüber dem Großleihkapital tributpflichtig bleiben. Darum fordern wir zunächst als Staatsgrundgesetz für die deutschen Völker, dann als Grundgesetz für alle jene Brüdervölker, welche mit uns die Kulturgemeinschaft eines Völkerbundes eingehen wollen, Folgendes. Paragraph 1. Die Kriegsanleihestücke sowie alle übrigen Schuldtitel des Deutschen Reiches sowie alle übrigen Schuldtitel der deutschen Bundesstaaten, insbesondere Eisenbahnanleihen, ferner die Schuldverschreibungen, alle Selbstverwaltungskörper werden unter Aufhebung der Zinspflicht zu gesetzlichen Zahlungsmitteln zum Nominalbetrag erklärt. Paragraph 2. Bei allen übrigen festverzinslichen Papieren, Pfandbriefen, Industrieobligationen, Hypotheken usw. so tritt anstelle der Zinspflicht die Rückzahlungspflicht. Nach 20 oder 25 Jahren ist somit je nach der Höhe der Verzinsung das geliehene Kapital zurückbezahlt und die Schuld erloschen. Paragraph 3. Alle Immobiliarschulden, Hypotheken usw. so werden nach dem im Grundbuch eingetragenen Lasten wie bisher ratenweise zurückbezahlt. Auf diese Weise entschuldete Vermögen an Haus- und Bodenbesitz wird teilweise Eigentum des Staates oder des Selbstverwaltungskörpers. Auf diese Weise kommt der Staat in die Lage, die Mietpreise zu bestimmen und abzusenken. Paragraph 4. Das gesamte Geldwesen untersteht der Zentralstaatskasse. Alle Privatbanken desgleichen, die Postcheckkassen, Sparkassen und Kreditgenossenschaften werden als Filialbetriebe angegliedert. Paragraph 5. Aller Realkredit wird nur durch die Staatsbank vergeben. Personal- und Warenkredit wird den Privatbankiers überlassen gegen staatliche Konzession. Diese wird unter Berücksichtigung der Bedürfnisfrage und unter Verbot der Errichtung von Filialen für bestimmte Bezirke erteilt. Die Gebührenordnung wird vom Staate festgesetzt. Paragraph 6. Die Dividendenwerte werden in gleicher Weise wie die festverzinslichen Papiere in jährlichen Raten von 5% getilgt. Die überschießenden Gewinnerträgnisse werden teilweise als Entschädigung für riskiertes Kapital im Gegensatz zu den festverzinslichen und mündelsicheren Papieren an die Aktieninhaber hinausbezahlt, während der weitere Überschuss durch das selbstständige Recht der Arbeiterschaft entweder sozial verteilt oder zum Abbau der Preise der Produkte verwendet wird. Paragraph 7. Für alle Personen, die aus körperlichen Gründen, hohes Alter, Krankheit, körperliche oder geistige Arbeitsunfähigkeit, große Jugendlichkeit, nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, werden die bisherigen, eventuell sogar erhöhten Zinserträge aus vorhandenen Kapitalvermögen als Leibrente weiterbezahlt gegen Einlieferung der Wertpapiere. Paragraph 8. Im Interesse eines Abbauens der bestehenden Inflation mit Zahlungsmitteln wird eine allgemein stark gestaffelte Vermögenseinziehung vorgenommen, die in Kriegsanleihestücken oder anderen Schuldtiteln des Reiches oder der Staaten geleistet werden. Diese Papiere werden eingestampft. Paragraph 9. Durch intensive Volksaufklärung ist dem Volke klarzumachen, dass das Geld nichts anderes ist und sein darf als eine Anweisung auf geleistete Arbeit. Dass jede hochentwickelte Wirtschaft des Geldes als Austauschmittel zwar bedarf, aber dass damit auch die Funktion des Geldes erfüllt ist und dem Geld auf keinen Fall durch Zins eine überirdische Macht verliehen sein kann, aus sich selbst heraus zu wachsen zu Lasten der schaffenden Arbeit. Warum haben wir dies alles, was so selbstverständlich ist, was man als das Ei des Kolumbus für die soziale Frage bezeichnen muss, bisher noch nicht erreicht? Weil wir in unserer mammonistischen Verblendung klar zu sehen verlernt haben, dass die Lehre von der Heiligkeit des Zinses ein ungeheurer Selbstbetrug ist, dass das Evangelium von dem alleinselig machenden Leitzins unser ganzes Denken in die goldenen Netze der internationalen Plutokratie verstrickt hat. Weil wir vergessen haben und geflissentlich von den allgewaltigen Geldmächten darüber im Unklaren gehalten werden, dass mit Ausnahme von wenigen Geldgewaltigen der angeblich so schöne und von den Gedankenlosen so geliebte Zins rein von den Steuern aufgezehrt wird. Unsere ganze Steuergesetzgebung ist und bleibt, solange wir die Befreiung von der Zinsknechtschaft nicht haben, nur Tributpflicht gegenüber dem Großkapital, nicht aber, was wir uns manchmal einbilden, freiwilliges Opfer zur Verwirklichung von Gemeinschaftsarbeit. Deshalb ist die Befreiung von der Zinsknechtschaft des Geldes die klare Losung für die Weltrevolution, für die Befreiung der schaffenden Arbeit von den Fesseln der überstaatlichen Geldmächte.